Soeben erreichte uns noch eine telefonische Mitteilung. Und zwar geht es darum, dass in Ostberlin in der Kreuziger Straße 9, dem gestern besetzten Haus in Friedrichshain, das ist an der U-Bahn Samariterstraße, wohl akute Räumungsgefahr besteht. Das wurde wohl einem Taz-Artikel, einem Interview entnommen, aber Vorsicht, die Taz lügt. Mega.